1. Hort das Wort des Herrn, Israeliten, denn der Herr erhebt Anklage gegen die Bewohner des Lands, weil es dorten true, lieben der Erkenntnis Gottes mangelt. 2. Stat dessen verbreiten sich Falscheid, Mord, Diebstahl und Ehebruch, Gewalt ist allgegenwärtig, und ein Blutschuld fällt auf die Nächste. 3. Aus diesem Grund trauert das Land, und all seine Bewohner schwinden dahin, wobei sogar die wilden Tiere, die Vogel des Himmels und die Fische im Meer zugrund gehen. 4. Denn soll niemand einen anderen beschuldigen oder tadeln, denn mein Anklage richtet sich in erster Linie gegen Juk, Priester. 5. Werdet am Hellen Tag zu voll kommen, und auch die Propheten werden in der Nacht mit Juk stürzen, zu dem Wort ich your Mutter, die das Volk repräsentiert, vernichten. 6. Mein Volk get zugrund, weil es ihm an Erkenntnis fällt, die Priester die Erkenntnis verworfen hat, verwerf ich Juk ebenfalls, so dass mir nicht mehr dienen dürft. 7. Je mehr sie an Markt und Saal zunahmen, desto häufiger sündigten sie gegen mich. Weshalb ich ihr Ehre in Schande verwandeln Word. 8. Die Priester ernaren sich von den Sundapfen meines Volks und sind Gerardesu gierig nach deren moralischem Fellverhalten. 9. Daher Word SDM Priester genauso ergehen YDM einfaken Volk, ICH Word SIE für ihren Lebenswandel zur Rechenschaft ziehen und ihr Taten auf SIE zurückfallen lassen. 10. SIE werden essen, aber nicht gesättigt werden, und sich der unmoral hingeben, one sich zu vermehren, d-a-s-i-e aufgehort haben, auf den Herrn zu achten. 11. Die hingeben die Hure soe der Übermassage genus von Wein und most roben dem Volk den Verstanden die Einsicht. 12. Mein Volk befragt Holzen Gotzenbilder und erwartet von einem Stab Auskunft, weil ein Geist der untrue SIE werfet hat, so dass SIE ihren Gott verlassen haben. 13. Auf den Berggipfeln und Hügeln bringen SIE Opfer dar, wobei SIE den Schatten von Ichen und Papeln bevisugen, dies fert dazu, dass auch ihr Tochter und Schwiegertochter unmoral und Ehebruch begehen. 14. ICH word your Tochter und Schwiegertochter nicht für ihr untrue bestrafen, da die Männer selbst mit Prostituierten wegehen und mit Tempeldirnen opfern, so stirs das unverstandige Volk ins Verderben. 15. Auch wenn Israel sich dem Gottesendienst hingibt, sollte Judah sich nicht mitschuldig machen, get nicht nach Gilgal oder Betteren und schwört dort nicht hüchlerisch beim Leben des Herrn. 16. Da Israel so storisch ist wie ein widerspenstige Kuh, wer der Herr sie sicher nicht wie Lammer auf einer Weide ten Weide führen. 17. Ephraim hat sich festen die Gottesen gebunden, man sollte in seinem Schicksal überlassen. 18. Wenn Trinkgelage bindet ist, setzen sie ihr Hure fort, ihr Anführer lieben die Schande mehr als ihr Eigentlichere. 19. Ein Sturm wird sie mit seinen Flügeln packen und devontrigen, und sie werden wegen ihrer Hinfalligen auf verschmerzlichen Torschung erleben.